بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد heute machen wir weiter mit unserer Reihe Ahkam al-Nusa. Diesmal behandeln wir die Anzahl der Tage, der Periode bzw. des Wochenbetts. Und der Sheikh sagt hier, es gibt keine Untergrenze und keine Obergrenze über die Anzahl. Also es gibt nicht am wenigsten sind so und so viele Tage und am meisten sind so und so viele Tage. Und er sagt, der Grund dafür ist, weil es keinen authentischen Beweis von Koran und Sunna bezüglich dessen gibt. Es gibt keinen einzigen Beweis für die Anzahl der Periodentage oder der Wochenbetttage für die Frau. Er sagt, es gibt verschiedene Meinungen, wie 5 Tage, wie 10 Tage, wie 8 Tage. Die sagen mindestens 1 Tag, mindestens 5 Tage, mindestens 7 Tage, mindestens. Und dann sagen sie maximal 10 Tage, maximal 15, maximal 18 Tage. Für all diese Sachen gibt es keinen Beweis. All diese Sachen, die sind vorhanden in den Madhahib, in Hanafi Madhab, in Shafi Madhab, in Maliki Madhab und in Hanbali Madhab. In diesen ganzen Madhahib sind diese Sachen vorhanden, aber all diese Sachen sind Ijtihadat. Ja, das sind die Gelehrten, die haben auf den Turnus, also auf die normale Periode, was in ihrem Umfeld war, sozusagen in ihrem Urf war, in ihrer Gegend war, von dem, was sie gehört haben, haben sie darauf aufgebaut, ja, und haben den Durchschnitt genommen, untere, obere und normalerweise so und so viel. Doch es gibt keinen einzigen Beweis dafür, über die Anzahl, sei es in der Periode oder in der im Wochenbett. Das heißt, zur Schlussfolgerung, die Frau entscheidet selber und sie weiß das selber, wann ihre Periode zu Ende ist. Natürlich kann sie davon ausgehen, wenn sie normalerweise 5-6 Tage hat, und wenn es mal dann ein bisschen länger wird als geplant, hat sie ein bisschen Befürchtung, dass es dann doch nicht mehr ist. Kann es überhaupt so lang gehen? Es ist immer von jeder Person, von jeder Ortschaft, von jedem Urf, von jeder Tradition, es ist unabhängig. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist jeder Person selbst überlassen. Weil eine Frau, sie weiß selber, wann ihre Periode endet. Weil das Periodenblut ist klar. Jede Frau kennt das Periodenblut. Es ist dickflüssig, es ist dunkel und es ist nicht gut riechend. Wenn das Blut fertig ist und danach würde zum Beispiel noch Istihada-Blut kommen, das heißt Verletzung der Venen oder ein Verletzungsblut. Ja, das ist normales Blut, das ist helle, nicht stinkende, dieses saubere Blut. Das erkennt jede Frau, dann ist das was anderes, dann ist ihre Periode zu Ende. Aber solange sie dieses Periodenblut hat oder Wochenbettblut hat, dann hat sie, sei es 3 Tage, 5 Tage, 7 Tage, 20 Tage, weil es gibt unterschiedliche Arten von Frauen, unterschiedliche Zeit der Periode. Manche haben regelmäßig 5, manche haben unregelmäßig 5 und dann haben sie 7, dann 9, dann 3. Das ist unterschiedlich. Manche haben 20 Tage und dann haben sie 3 Monate keine. Manche haben 6 Monate keine, über das ganze Jahr keine und dann kommt ein Tag, 2 Tage und das war's. Das ist immer unterschiedlich. Manche bekommen es kann sein, man bekommt es nur für einige Stunden, für einen Tag maximal oder vielleicht für nur ein paar Stunden und dann geht es wieder, so, dann ist man sauber. Ja, da muss man natürlich das gucken. Man muss das beobachten und die Frauen wissen am besten, wie sie das beobachten. Aber es gibt keine Anzahl und also darüber müssen sich auch keine Frauen Gedanken machen, dass wir sagen, okay, es ist jetzt 5 Tage oder 7 Tage und alles, was drüber geht, ich muss jetzt beten, obwohl ich noch Periodenblut habe. Das müsst ihr nicht machen. Das müsst ihr definitiv nicht machen. Und das ist, was der Sheikh hier sagt. Es gibt viele Meinungen darüber. Aber wenn dein Periodenblut zu Ende ist, so wie du es weißt, dann ist dein Periodenblut dann zu Ende, sei es nach 5 Tagen, nach 7 Tagen oder nach einem Tag. Auch wenn die Gelehrten unterschiedliche Meinungen haben, sie bauen alle auf, all diese Meinungen sind Ijtihadat, ja, das sind Meinungsverschiedenheiten, sind Anstrengungen der Gelehrten, die sich darum bemüht haben, die ja vielleicht ihre Frauen gefragt haben, die in der Umgebung ihre Schwestern gefragt haben und so weiter, also deren Frauen. Das sind alles Meinungen, die die Gelehrten vertreten und sagen so und so, so und so, und gehen von dem Durchschnitt aus. Es kann von Land zu Land anders sein, je nach Wetter, je nach Ort, je nach Situation. Aber das Korrekte ist, dass es keine Untergrenze und keine Obergrenze gibt für diese Sache. Es gibt keine Untergrenze und keine Obergrenze. Man erkennt es am Blut selber, wann die Periode zu Ende ist. Und es kann auch mal sein, dass die Frau einfach, wenn sie regelmäßig Periode hat und einen Monat bekommt, sie einfach keine Periode. Dann hat sie keine Periode. Das ist nichts Schlechtes. Kann eine Sache, die kann passieren. Und dann tut sie ganz normal beten und fasten und so weiter. Na, inshallah ta'ala war das bezüglich der Unter- und Obergrenze, der Anzahl der Tage, sozusagen, worüber sich viele darüber streiten. Und das ist das Korrekte, weil es einfach keinen Beweis dafür gibt. Ja, und diese Sache den Frauen überlassen ist, sagt der Scheich hier. Er sagt, diese Sache sollte den Frauen überlassen werden. Sie sollen selber schauen, wann dieses Blut zu Ende ist. Und jede Frau sollte die Ahkam, sollte die Angelegenheiten der Frauen richtig lernen. Für jede Frau ist das verpflichtend, die bestimmten Angelegenheiten bezüglich Periode und Wochenbett und der Blutungen und all diese Frauenangelegenheiten eben richtig gut zu beherrschen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch das leicht machen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.